Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich unterhalte mich heute Abend mit Wolfgang Duda und jetzt habe ich es vergessen zu sagen, Tobias Stephan alias Xtra Tobi. Und wir unterhalten uns, weil Wolfgang Duda, der sich gleich mal eben vorstellt, ist einer derjenigen, die an der Strafanzeige gegen den NRW-Finanzminister Borjans beteiligt ist. Wolfgang, dann stell dich doch bitte mal eben vor. Ja, ich bin seit 2009 Pirat, bin Mitglied der Landtagsfraktion der Piraten Schleswig-Holstein, bin da im Innenausschuss und vertretender Vorsitzender im Sozialausschuss. Kenne mich ein bisschen mit Vernehmung, mit Strafverfahren aus, weil ich 37 Jahre lang Ermittlungsbeamter im Zollfahndungsbereich war und von daher ein bisschen aus beruflicher Perspektive weiß, worum es hier geht. Ja, jetzt gab es ja bei der Strafanzeige unwahrscheinlich viel Kritik. Wie siehst du das denn mit der Kritik und dem Vorwurf, den die 18 Piraten den beiden im Landtag NRW machen? Weil im Prinzip gilt der Vorwurf damit ja auch dir. Der Vorwurf ist an mir völlig vorbeigelaufen, weil ich regional beschränkt in meinem Lande arbeite. Das ist ernsthaft so. Ich habe nicht mitbekommen, was dort an Kritik gelaufen ist. Damit müsstest du mich jetzt mal konfrontieren, mich informieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin der Anzeige beigetreten. Ich bin ja nur beigetreten. Ich habe sie mir nicht ausgedacht. Ich habe sie nach Prüfung so gut gefunden, dass ich beigetreten bin, weil meine Finanzministerin, die Monika Heinhold von den Grünen, dasselbe hier im Lande vorhat. Und ich dem gleich von vornherein einen Riegel vorschieben wollte. Deswegen bin ich beigetreten. Dann sag du mir doch jetzt erstmal, bevor ich dir die internen Kritikpunkte erzähle, und ich glaube, ich habe auch nicht alle drauf, aber ein paar kriege ich zusammen. Warum hast du jetzt den Herrn Borjans angezeigt? Weil der Herr Borjans mit seiner Strafanzeige etwas tut, was rechtsstaatwidrig ist, nach meiner festen Überzeugung. Wenn ich in meinen Ermittlungsverfahren, und ich habe, weiß Gott, mehr als Tausende davon geführt, ein einziges Mal so gearbeitet hätte wie Herr Borjans, dann wäre mir das um die Ohren geflogen. Und das aus gutem Recht, weil wir haben einen Rechtsstaat und den gibt es ganz oder gar nicht. Und die Art und Weise, wie hier Informationen beschafft werden, widerspricht allem. Und widerspricht wirklich völlig allem wegen von Informationsbeschaffung. Ich möchte dazu anführen, dass wenn ich eine Quelle abschöpfe, eine Quelle ist also jemand, der nicht öffentlich auftreten will, dann habe ich das in Absprache mit einem Staatsanwalt zu tun und so zu tun, dass zumindest der Staatsanwalt transparent erkennen kann, wer hat gesprochen, wer hat mir die Infos gegeben, auch wenn ich der Quelle hinterher einen Decknamen gebe und als Zeuge vom Hörensagen im Gericht erzähle. Dann ist es aber so, dass ich diesem Zeugen vom Hörensagen ein Belohnungsgeld zahle und dass innerhalb des Strafverfahrens das Ganze transparent ist. All das ist nicht der Fall, weil es nicht der Fall sein kann bei Herrn Borjans, denn legal lassen sich diese Informationen nicht beschaffen. Und es geht hier wirklich nur um Geld, wenngleich ich auch meine, dass ein Steuerhinterzieher tatsächlich verfolgt werden sollte, ohne Wenn und Aber. Dafür kennt man mich auch als Sozialpirat, aber ich finde rechtsstaatlich. Und der Rechtsstaat ist keine Frage von Klammenkassen. Okay, lass uns mal genau da einhaken, weil ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, der sicherlich nicht optimal von unseren Piraten herausgekehrt worden ist. Ich denke, du spielst auf das an, worauf ich auch öfter schon angespielt habe, nämlich die Anstiftung zu einer Straftat. Habe ich das so richtig rausgehört? Das kann auch eine Anstiftung zur Straftat sein, ist ein Teil der Anzeige, wobei der nicht rechtlich gesichert ist, denn er braucht ja die Einzelfallbetrachtung, die hier ja kaum möglich ist, angesichts von mindestens 2000 Fällen pro einer Steuer-CD. Nein, worum es hier geht, ist das, dass der Staat tatsächlich nicht hergehen kann und sein Recht je nach Gusto und Kassenlage gestaltet. Der Staat hat seit 9 Jahren, da war das erste Mal der Fall mit der UBS Bank in Liechtenstein der Fall, die Möglichkeit gehabt, sein Strafrecht und sein Ermittlungsrecht anzupassen. Was ich meine, ist also Folgendes. Wenn ich eine Quelle abschöpfe, wie so ein Informanten aus der Schweiz, dann muss der normalerweise von einer Person geführt werden, die das professionell kann und tut, die auch mit der Staatsanwaltschaft professionell im Kontakt ist und die auch tatsächlich aus einem Titel, der dafür vorgesehen ist, das Belohnungsgeld dafür zahlt. Okay, damit es jeder versteht, also auch obwohl ich da ganz gut im Thema bin, habe ich jetzt Schwierigkeiten, dir da zu folgen. Der Ablauf wäre also, der Finanzminister oder ein Beauftragter von ihm, ein aus der Steuerfahndung, in dem Fall war es glaube ich Wuppertal, der hätte jetzt die Aufgabe, einen Staatsanwalt zu kontaktieren und zu sagen, da ist eine Quelle, die ich, wie du sagst, abschöpfen möchte und begleite das oder wer wird da aktiv, wie müsste das eigentlich laufen aus deiner Erfahrung heraus? Du scheinst ja da ganz gut informiert zu sein. Ich habe das selber gemacht und erkläre das mal folgendermaßen. Wenn ich also jemanden habe, den ich als Quelle führe, das bedeutet also, es ist ein Informant aus der Szene, der sich mit der kriminellen Seite sehr gut auskennt und Teil von ihr ist, dann schöpfe ich diese Quelle ab und die bleibt deswegen anonym, weil, wenn ich sie offenbaren würde, wäre sie im Leben gefährdet oder um ihre Gesundheit gefährdet. Deswegen wird so eine Quelle anonym behandelt und sie ist auch nur mir bekannt oder dem und dem Staatsanwalt, der daran ermittelt. Hier ist es aber so, dass sich eine Quelle anbietet und dann abgeschöpft wird, eine Belohnung bekommt und niemand weiß, wer die Quelle war und wie das Verfahren rechtsstaatlich gelaufen ist. Das sind die Versäumnisse, die hier bei der Abschöpfung von Quellen aus dem Ausland nicht bedient werden. Das ist nicht okay und das widerspricht allem, was wir normalerweise in Strafverfahren, ob es nun bei mir bei der Zollfahndung war oder bei der Polizei ist im Rauschgiftbereich oder im Bereich der Hehlerei, das spielt keine Rolle. Eine Quelle, die abgeschöpft wird, ist zumindest dem Staatsanwalt bekannt und bekommt Vertraulichkeit zugesichert. Trotzdem muss ich eine Akte führen. In dieser Akte ist akkurat erkennbar, was gelaufen ist. Jedes Treffen muss dokumentiert werden, jede Belohnungszahlung muss dokumentiert werden. All das findet hier nicht statt. Woher weißt du denn, dass das da nicht stattgefunden hat? Das heißt also, in dem Fall wurde es alles ohne Staatsanwaltschaft gemacht. Ja, der Fall ist ja so, dass sich Informanten melden, weil ihnen ein Belohnungsgeld avisiert ist und weil sie wissen, dass dafür gezahlt wird. Das heißt, sie melden sich bei einer Steuerfahndung, das wird sogar von Herrn Borjans so verbreitet, man soll sich bei der Steuerfahndung melden oder bei einer Steuerbehörde, dann wird Geld gezahlt für einen Probelauf, das heißt im Regelfall wird eine CD angeboten, die Probedaten enthält, also zeigt, wie das Geschäft gelaufen ist, das illegal in die Schweiz gegangen ist, als Probedaten und dann sagt und ich habe davon noch 2000 andere Datensätze, die biete ich euch an. Das ist eine ganz andere Qualität als das Führen von Informanten, wie wir sie kennen. Ah, okay. Also ich habe das bisher so konkret noch gar nicht gehört. Das wäre ja ein konkreter Vorwurf gewesen, den man der Presse auch hätte erklären können. Das ist ja ein bisschen schade. Hast du dich denn mit den anderen dreien nochmal ausgetauscht seitdem? Ich habe Kontakt gehabt mit Dirk Schatz, der mir die Anzeige ja überhaupt zur Kenntnis gegeben hat. Dann habe ich mich mit dem Text der Anzeige beschäftigt und fand den Text schlüssig, logisch und auch folgerichtig. Wobei ich eine Einschränkung mache, was die Anstiftung zu Steuern zum Verkauf von Daten angeht, muss das konkretisiert sein. So wird es ja die Kommentierung allgemeinerweise. Aber hier geht es ja um das Prinzip. Das bedeutet also, was wir im normalen Strafverfahren tun, sowohl im Wege der Vernehmung als auch im Wege der Informationsabschöpfung, gilt hier plötzlich nicht. Jedem Ermittlungsbeamten in Deutschland wird vorgegeben, wie er sauber zu arbeiten hat. Hier beim Fall Borjans und seinen Steuer-CDs ist alles das ausgehebelt. Und was mich am allermeisten interessiert, ist, aus welchem Titel die Belohnungsgelder für diese Informanten gezahlt werden. Bekommen wir jetzt die Informationen dadurch, dass Strafanzeige erstattet wurde, oder kann der Staatsanwalt jetzt einfach sagen, naja, das ist, wir haben da ermittelt und da war nichts und er macht die Akte wieder zu? Das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Das Problem ist bei der Strafanzeige, dass das eine Straftat hat ja immer zwei Tatbestandsmerkmale, nämlich die subjektiven und die objektiven Tatbestandsmerkmale. Bei den subjektiven Tatbestandsmerkmalen geht es immer darum, was der Täter zum Tatzeitpunkt als Vorstellung für seinen Vorteil hatte. Die objektiven Tatbestandsmerkmale sind die Komponenten dieser Straftat. Ich will es einem Beispiel Diebstahl erklären. Wer sich also nach § 242 Strafgesetzbuch eine fremde Sache in der Absicht, sie sich anzueignen, verschafft, ohne die Erlaubnis dafür zu haben, begeht Diebstahl. Das heißt, hier ist die Absicht, sich das in seinen Besitz zu schaffen, das subjektive Tatbestandsmerkmal. Eine fremde bewegliche Sache in Besitz bringen, ist das objektive Tatbestandsmerkmal. Das bedeutet also, das, was der Täter im Kopf vorhatte, ist ganz entscheidend und wichtig. Und da Herr Borjans hier ja im Grunde das Allgemeinwohl im Sinn hatte, kann es durchaus sein, dass man da einen rechtfertigenden Notstand hat. Wenn dieser rechtfertigende Notstand aber da sein sollte, dann muss er bejaht werden und muss auch begründet sein. Aber das alles kann nicht der Fall sein, weil dieser Fall im Strafgesetzbuch so nicht vorgesehen ist. Haben wir denn überhaupt irgendeine Chance, da sowas wie eine Akteneinsicht zu kriegen, um nachzuvollziehen, wie denn tatsächlich der Vorgang gelaufen ist? Die Akteneinsicht ist im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt und sieht eigentlich vor, dass jeder, der an dem Verfahren Beteiligter ist, zu gleichem Teil über das Verfahren informiert ist. Das heißt, ein Staatsanwalt weiß genauso viel wie der Rechtsanwalt, das heißt der Verteidiger und der Richter. Ein anderes Vorgehen wäre rechtsstaatwidrig. Und wir haben hier den Nachteil, dass der Staat an der Stelle mehr weiß als der Rechtsanwalt, weil die Quelle im Allgemeinen geheim gehalten wird. Die ist noch nie offenbart worden, außer in dem Fall bei der Bank Julius Baer, was wir gerade vor ein, zwei Tagen haben, weil die Schweiz so jemanden verhaftet hat. Aber mit eigenen Mitteln werden wir so einen Menschen, der die Informationen weitergibt, nicht gewahr werden. Das Hauptproblem ist aber ein ganz anderes. Das Hauptproblem ist... Entschuldigung, dass ich mich unterbreche. Und mir geht es ja um die Frage, was ist denn mit Herrn Borjans? Da muss ja, wenn er sich denn da nicht korrekt verhalten hat, da muss er ihm am Ende nachgewiesen werden, dass es nicht korrekt gewesen ist, dass er ohne Staatsanwaltschaft gearbeitet hat, dass es nicht transparent gelaufen ist. Es geht mir nicht um denjenigen, der es offenbart hat. Und da meine ich die Akteneinsicht. Und bei den Beteiligten, die die Akteneinsicht haben, hast du jetzt aber, ich sag mal, die Seite der Piraten, also deine, also von den vier Piraten, nicht mit aufgezählt. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, die die wenigsten wissen. In der Abgabenordnung, das ist die Strafnorm für oder die Norm überhaupt für alle Steuererhebungen bei uns. Die Abgabenordnung ist 1977 gegründet worden in der Folge der sogenannten Reichsabgabenordnung, die bis dahin galt. Da sind die Steuerstraftatbestände genannt von Paragraph 370 an folgende. Und in dieser Abgabenordnung ist aber auch geregelt, dass die Finanzbehörde in reinen Steuerstraftaten wie die Staatsanwaltschaft funktioniert. Das heißt, als erkorene Staatsanwaltschaft, und so nennt man das, kann die Finanzbehörde tatsächlich das Verfahren an sich nehmen. Solange bis eine andere Staatsanwaltschaft sagt, das ist doch so wichtig, dass wir es verfolgen müssen. Und genau an dem Punkt hakt Borjans ein, indem er seine Finanzbehörden den Anfangsverdacht so begründen lässt, dann übernimmt eine Staatsanwaltschaft willkürlich oder souverän willkürlich, je nachdem, das Verfahren in Wuppertal, Düsseldorf oder in Bochum und führt das Verfahren dort. Das bedeutet also, die Lücke, die in der Abgabenordnung vorgesehen ist, in der, ich glaube, es ist Paragraph 386 der Abgabenordnung, in dem geregelt ist, dass Finanzbehörden wie Staatsanwaltschaften handeln dürfen, macht sich Herr Borjans zunutze. Okay, und was meinst du denn, was man als nächstes überhaupt noch tun könnte? Oder heißt es einfach nur die Füße stillhalten? Wir müssen jetzt erstmal abwarten, was die Staatsanwaltschaft, die beteiligt ist, dazu sagt. Ob sie den Anfangsverdacht bejaht. Es kann auch ein ganz anderer Anfangsverdacht bejaht werden. Und da ist die Staatsanwaltschaft ja völlig autonom. Das ist nämlich der Bereich der sogenannten Amtsstraftaten. Das heißt, wenn ich mehr tue, und das heißt Amtsanmaßung begehe oder mein Amt nicht korrekt walte, dann gibt es dafür im Strafgesetzbuch Normen und die müssen eingehalten werden. Ansonsten wäre es so, dass ich war ja bis zum 6. Mai noch Ermittlungsbeamter, auch diese illegalen Methoden, auf die wir vielleicht noch später kommen, anwenden könnte und täuschen könnte im Rechtsverkehr, was mir ausdrücklich verboten ist durch Paragraph 136 der Strafprozessordnung, 136a. Ich darf einen Beschuldigten, der mir gegenüber sitzt, nicht täuschen. Ich darf ihm nicht vorgaukeln, etwas zu wissen, was ich nicht weiß, weil die Europäische Menschenrechtskonvention in Artikel 6 klipp und klar von einem sogenannten fairen Verfahren, dem Fair Trial spricht. Dieses faire Verfahren findet hier in keinster Weise statt. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, warum das hier nicht stattfindet? Ja, ich möchte das gerne erläutern. Also, wenn, wie heute bekannt geworden ist, die 2000 Leute, die auf der einen bekannten Steuer-CD drauf sind, sich nicht einmal mehr selbst anzeigen können, obwohl sie gar nicht wissen, ob sie da drauf sind, dann ist das nicht fair. Wenn Herr Borjans behauptet, er hat noch drei weitere CDs, sagen wir auch mit 2000 Leuten, dann haben wir insgesamt 6000 Beschuldigte, die gar nicht wissen, dass sie Beschuldigte sind, die es auch nicht erfahren werden, bevor die Staatsanwaltschaft oder die Steuerfahnder vor der Haustür stehen und dann mit den Badewannen vor der Aktenordner das Haus wieder verlassen. Das heißt, es wird ein pauschaler Verdacht gegen, sagen wir mal, 4.000 bis 6.000 Menschen erhoben, die sich nicht wehren können, aufgrund von illegal abgeschöpften Informationen, die keiner Rechtsstaatlichkeit unterliegen, in keinster Weise transparent und rechtlich sicher gewonnen worden sind, in einer Weise, die jedem normalen Ermittlungsbeamten verboten worden ist. Zäumen wir es fair mal andersrum auf. Wenn Herr Borjans dich angerufen hätte und dich gefragt hätte, Herr Duda, wie muss ich das ordentlich angehen? Wie wäre dann der korrekte Weg gewesen? Der korrekte Weg wäre der gewesen, dass ich mich mit dem Informanten, mit der Person getroffen hätte, dann eruiert hätte, ob diese Person tatsächlich bedroht ist. Und Bedrohung kann vielfältig sein. Das kann soziale Bedrohung sein durch Kündigung. Das kann körperliche Bedrohung sein, weil man von der Mafia verhauen wird, günstigstenfalls verhauen wird. Es kann vieles sein. Wenn die Bedrohungslage bejaht wird, und das macht der Staatsanwalt, dann wird dieser Person Vertraulichkeit zugesagt. Wenn die Vertraulichkeit zugesagt ist, bekommt die Person einen meinen Decknamen. Und vor Gericht würde ich dann als Führer, man nennt das so, Führer einer Person, die als Quelle geführt wird, dann als Zeuge vom Hörensagen berichten. Und ich muss beschwören, ich muss vor Gericht unter Eid aussagen, was mir diese Person dargestellt hat und wie die Informationen waren. Und ich muss auch sagen, dass die Person eine Belohnung bekommen hat und wie hoch die war. Selbst das muss ich sagen. Ich muss also alles außer der wahren Identität der Person, die ich kenne und die mein Staatsanwalt im Regelfall kennt, preisgeben. Dann ist das Verfahren rechtsstaatlich. Hier wird angekauft, ohne dass irgendjemand weiß, wer es war. Und es wird illegal angekauft aus der Schweiz. Es wird nicht in Deutschland angekauft, sondern es wird tatsächlich angekauft, was angeboten wird. Und es wird noch angestiftet dazu, dass weitere Daten, die in der Schweiz derzeit nur illegal gewonnen werden können, hier ins Verfahren einfließen. Warum sagst du denn, dass angestiftet wird? Das ist ganz einfach. Wenn ich also höre, dass ich dafür ein gutes Geld bekomme, als, sagen wir mal, als Bankbeschäftigter, der auch seine Raten für sein Haus oder was zu bezahlen hat, und ich erfahre, dass ich richtig gut Kohle machen kann, dass ich eine Excel-Tabelle erstelle, in der die Namen, die Kontoverbindungen und die Geldsummen von Leuten, die Geld aus Deutschland in die Schweiz gebracht haben, dargestellt werden, mit dem Datum der Einfuhr des Geldes in die Schweiz. Das kann körperlich geschehen sein, durch Bargeld, kann aber auch durch verzwickte und dreifache Geldüberweisung bei Luxemburg gelaufen sein, das spielt keine Rolle. Und ich stelle das dar und sage, wer das ist. Dann kriege ich richtig Geld dafür. Und wenn eine Finanzministerin wie meine im Lande Schleswig-Holstein ankündigt, ich finde das ja toll, das nützt uns allen ja, ich werde auch CDs ankaufen, dann heißt das für denjenigen, der meinetwegen Kunden aus Schleswig-Holstein hat, nachdem in Nordrhein-Westfalen guter Umsatz zu generieren war, so, dann wende ich mich an die Frau Henholt und ihre Steuerbehörden und verkaufe den Scheiß auch dahin. Gut, und das, also die Anstiftung besteht im Prinzip darin, dass gesagt wird, hier, liebe Leute, es gibt Geld, wendet euch an uns, ihr könnt euch hier melden und dann werden wir euch entsprechend ein Millionchen, zwei oder drei auch mal kredenzen. Die Summen sind, weiß Gott, nicht so hoch, aber genauso funktioniert. Ja, ein guter Freund von mir pflegt ja zu sagen, Tobi, 100.000 Euro, da muss manch einen ganzen Tag für arbeiten, ne? Jo, aber also die öffentliche Hand ist in solchen Dingen sparsam, also ich kann mal sagen, nein, ich kann es nicht sagen, weil es der Vertraulichkeit und auch meinen Dienstgeheimnissen unterliegt, für einen Steuerschaden von etwa, ausgerechnet 400.000 Euro, gibt es etwa 25.000 Euro als Belohnung. Das ist also ein Satz, den ich von vor 8-9 Jahren noch kenne. Nur mal so als Hausnummer. Na okay, aber da gilt ja auch 25.000 Euro, da müssen manche den ganzen Tag für arbeiten, ne? So ist es. Also Flachs beiseite, 25.000 Euro sind auch eine Menge Geld, ob es gleich immer 2-3 Millionen sein müssen, denn ein Durchschnittsverdiener, wenn der 25.000 Euro mal eben auf einen Schlag bekommt, dann machen wir uns nichts vor, das ist sehr reizvoll. Also ich wüsste auch, was ich mit 25.000 Euro anfangen sollte. Insofern ist das natürlich, wirkt das schon wie eine Anstiftung und natürlich auch wie eine Werbung dafür. Und ich hab mich mal ein bisschen informiert, da gibt es ja auch einen Herrn Klieber, ich weiß, ob dir das was sagt. Nein. Das war, wenn ich richtig informiert bin, der Herr, der die ersten Steuerdaten gesammelt hat. Und wenn man dann so, der ist auch mittlerweile nicht erreichbar und nicht mehr und abgetaucht. Und so wird gesagt, gibt es eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren, weil sich der Herr wohl angeblich eine Menge hat zu Schulden kommen lassen. Und wenn man dann natürlich hört, mit welchen Leuten der Staat da auch zusammenarbeitet, dann ist das natürlich alles ein bisschen zweifelhaft. Das ist das eine. Das nächste ist aber der Punkt auch, dass es quasi Aussageerpressung ist. Das heißt, es gibt jede Menge Leute zu Hause, die bisher nie was haben zu Schulden kommen lassen, die auch keine strafrechtliche Erfahrung haben und die dadurch verunsichert werden, dass der Staat sagt, ich habe 6 oder ich habe 8 oder ich habe 10.000 Datensätze, da könntest du drunter sein. Deine einzige Chance ist, dass du dich selbst anzeigst. Selbstanzeige nach § 371 der Abgabenordnung sieht vor, dass die Ermittlungsbehörden noch keinen Sachverhaltskenntnis haben von einer Straftat. Das bedeutet also, dass derjenige jetzt selber in die Pfanne hauen muss, aus Sorge. Es könnte ja sein. Und genau das, sagt die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, soll nicht sein. Und widerspricht dem Grundsatz in Deutschland, niemand muss sich selbst belasten. Das heißt, wir verkaufen gerade unsere Grundsätze der Strafverfolgung aus, die also wirklich hoch erkämpft sind und die europaweit gültig sind, nur für Geld. Okay, das ist ein interessanter Aspekt, von dem ich bisher auch noch nicht gehört hatte. Interessant ist ja dann dabei, dass es ja dann eigentlich so sein müsste, wenn rauskommt, dass dieserjenige gar nicht auf den CDs war, dass das gar nicht verwertet werden dürfte, oder? Das sehe ich genauso. Deswegen habe ich in meinem Blogpost am Ende auch eingeführt, dass die Aussage Erpressung, die verlangt normalerweise ein Tatbestandsmerkmal, ich hatte das anfangs erwähnt, was das ist, der körperlichen Art. Das heißt, ich müsste jemandem mal hochdeutsch gesagt die Fresse poliert haben. Dann wäre das Aussageerpressung. Hier passiert eine moralische Aussageerpressung. Das ist also in der juristischen Logik dasselbe, wie ich finde. Und da werden Leute verunsichert und erpresst und die melden sich dann weil sie vom Staat eingeschüchtert worden sind. In einem Staat, in dem das passiert, möchte ich nicht leben. Ja, ich glaube, das sind eben diese rechtsstaatlichen Prinzipien, die vielleicht von Seiten der Piraten mehr nach außen gekehrt werden müssten. Und es muss mehr signalisiert werden, dass die Piraten natürlich keine Steuersünder schützen wollen, sondern dass die Motivation, die dahinter steht, eine ganz andere ist. Denn die Piratenpartei ist eine Bürgerrechtspartei und so versteht sie sich zumindest. Und das wäre eigentlich genau ihre Aufgabe gewesen. Exakt. Ich bin für das Beitreten zur Anzeige von dem Strafrechtsanwalt, und man darf ja nicht vergessen, der hat prominente Leute vertreten und ist erfolgreich, Wolfgang Kubicki, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, ausdrücklich gelobt worden. Weil er sagt, ihr gedanklicher Ansatz ist der rechtsstaatliche Ansatz. Und das sagt mir ein Anwalt. Das haben auch andere Anwälte aus dem Parlament in Deutschland mir gesagt. Übrigens auch von SPD und Grünen. Die haben gesagt, der Gedanke ist folgerichtig. Aber die relativieren und sagen, aber der Erfolg gibt uns Recht. Und dann sage ich, der Erfolg ist aber, dass wir den Staat und seine rechtsstaatlichen Prinzipien ausverkaufen für vergleichsweise geringes Geld. Wir machen den Staat tatsächlich zu einer Nutte der Steuerhinterziehung. Das dürfen wir nicht tun. Wolfgang, ich würde sagen, wir haben jetzt einen interessanten Einblick aus der Sicht der Strafanzeigensteller gewonnen. Und ich rege vielleicht an der Stelle an, dass wir uns nochmal vielleicht mit allen Vieren oder Zweien von euch und einem vehementen Gegner nochmal zusammensetzen und eine kleine Diskussionsrunde veranstalten. Könnte man nicht dafür begeistern? Immer. Gut, dann würde ich sagen, das Krähennest wird es irgendwie auf die Beine stellen. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.